geklaut von einem Assassin. Ein Assa rennt 4 Sekunden später auch durch den Alberter Marktplatz. Royal Guard Messer, geklaut von einem Assassin. Geklaut von einem Assassin. Der Royal Guard guckt nach hinten und rennt mit dem Messer in das Pico. Das Pico schreit auf! Laut! Royal Guard Messer, geklaut von einem Assassin. Pico frisst den Royal Guard. Royal Guard Messer, geklaut von einem Assassin. Royal Guard Messer, geklaut von einem Assassin. Der Assassin-Esser. Pico wird zu RP Rufus gebracht, der einen Dönerladen betreibt.